Meinst du, du kannst alles dekodieren? Ja, meinst du, du lernst hier die Wahrheit der Welt? Meinst du das wirklich, du närrischer Held? Das wirklich du blasser Narr. Keine Schule lernt dich die Liebe und kein Einser bringt dir den Frieden. Kein Diktat lernt dich die Wahrheit. Keine Formel bringt dir je Klarheit. Such dir deine Lehrer woanders, denn das Leben sprengt jedes Maß. Meinst du, es reichen Vokabeln und der Merksatz zu den Parabeln? Meinst du, du bildest dich glücklich? Ja, ja, meinst du, Wissen macht unzerbrechen? Ja, ja, meinst du, die wahre Erkenntnis beruht auf reine Sachverständnis? Keine Schule lernt dich die Liebe und kein Einser bringt dir den Frieden. Kein Diktat lernt dich die Wahrheit, keine Formel bringt dir je Klarheit. Such dir deine Lehrer woanders, denn das Leben spricht.